Zur Unterstützung des Abschnitts über die Wiedervereinigung des Vaterlandes in der historischen Neujahrsansprache von Genossen Kim Jong-un gaben das nationale Kim Il-sungismus, Kim Jong-ilismus Studentenkomitee, die Kim Il-sungismus, Kim Jong-ilismus Studentengruppe, die Zuzhe-Philosophie-Studentengruppe, die Songun-Politik-Studentengruppe und die Studentengruppe für die Schaffung aus eigener Kraft in Nigeria am 1. Januar eine gemeinsame Erklärung ab.